Verehrte Damen, geschätzte Herren, hier spricht Anton Volksburger mit der Spätstunde beim Heidelberger Rundfunk. Welle 2. Seit Wochen beschäftigen uns die rätselhaften Begebenheiten an der Sprunghöhe, wo die ehrenwürdigen Mammutbäume des Stadtwaldes stehen. Und erneut ward uns ein Bericht zugetragen, den wir unseren werten Zuhörern nicht vorenthalten möchten. Ein junger Herr, Assistent der hiesigen Sternwarte, begab sich im Juli diesen Jahres auf den Heimweg, die schweren Fotoplatten unter dem Arm. Er wählte, wie so oft, die Abkürzung über die Wanderwege an der Sprunghöhe. Der Nebel hing tief, die Luft feucht und schwer, und dort, zwischen den gewaltigen Stämmen, eine Gestalt. Weiß gekleidet, still, ohne Regung, als sei sie Teil des Dunstes selbst. Unser Gewehrsmann, ein nüchterner Mann der Wissenschaft, sprach sie an. Höflich, versteht sich. Doch keine Antwort ward ihm zuteil. Kein Laut, kein Schritt, kein Rascheln. Er setzte seinen Weg eilig fort, und als er, vom Unbehagen getrieben, sich abermals umsah, war die Erscheinung verschwunden. Am folgenden Morgen fand er an der Rinde von einem der Bäume ein schmales weißes Haarband, feucht vom Tau, gleichsam in das Holz gedrückt, als habe jemand dort verweilt. Seit jenem Tag meidet der junge Herr den Pfad, der ihm vormals täglicher Weg gewesen war. So steht zu vermuten, meine verehrten Damen und Herren, dass manche Schatten der Vergangenheit lieber ungesehen blieben. Und dass der Nebel von Heidelberg mehr bewahrt, als das Auge fassen mag. Beehren Sie uns auch beim nächsten Mal wieder. Bei Volksburger und die Spätstunde. Wie alle Samstage, hier bei Ihrem Lokalradio. HRF 2. Folks, I'm going down.